Wenn die Nacht beginnt und du die Augen schließt, wenn der Schlaf gewinnt, doch du ein Licht am Ende siehst, dann bin ich da und werd dich leiten durch Gut und Böse. Wirst du gleiten? Ein roter Fleck, dunkle Wände, vom Blut des Freundes verschmierte Hände. Ich lass dich glauben, du seist der Täter. Die Wirklichkeit kommt viel später. Grauen, die Angst beherrscht diesen Traum. Du weißt genau, es wär dir recht, wär es nicht Traum, sondern echt. Ich bin das Wesen in deinem Traum. Lass dich verführen, hab Vertrauen. Schaust du zu, lässt nicht mehr los. Ratten lecken sein Blut. Langsam erlischt die Glut. Dieser Traum liegt dir zur Last, dass du diesen Menschen abgrundtief hast. Ich bin das Wesen in deinem Traum. Lass dich verführen, hab Vertrauen. Deine geheimsten Wünsche, verborgene Gefühle, tief in dir drin gedeihen sie. Dein Verlangen, deine Ängste, durch deine Träume vergisst du nie. Schließ deine Augen und folge mir.